Manch einer träumt während der Siesta von seinem Hamster, seiner Schwester, die Urlaub macht auf Lanzarote und lutscht wie Oggi an der Pfote. Der träumt nun ganz bestimmt auf keinen Fall von dem, was Jack hier aufbaut für den großen Knall. Geschütz, Lärm und Gewehrgeknatter waren schon immer für den Herrn Gevatter, was andern Beethovens Klavierstück an Elise und Oggi seine Margeritenwiese. Dass einer, der wie er aufs Kriegsspielen versessen ist, nur diesen einen Vetter hat und der ist Pazifist, hält Jackie für die größte Ungerechtigkeit der Welt. Vergrätzt und hürenschlagend räumt der General das Feld. Die Kakerlaken haben alles mitgekriegt. Als er den Spielsoldaten auf dem Teppich liegen sieht, reift in Joey sogleich ein raffinierter Plan. Der hat's, wie man am Lachen merkt, den Kumpels angetan. Nanu, das hört sich ja nach Bomben an oder Granaten. Ja, siehste, Jackie, zweimal darfst du raten, was da wohl los ist draußen vor der Türe. Na, jedenfalls dringt unten durch den Schlitz schon schwarzer Rauch. Hier stimmt doch irgendwas nicht, denkt sich Jack. Das denke ich auch. Wir wollen bitte auf Erklärung des Geschehens versessen, doch unsere drei Kakerlaken nicht vergessen. Was denn? Das ist der kriegslüsterne General? Ich glaub, ich spinn. Der zittert ja wie Espenlaub. Er müsste eigentlich die drei ja lachen hören und dann kombinieren. Nein, nein. Er sieht verängstigt nur durchs Schlüsselloch die Truppen aufmarschieren. Dann bricht er jäh in Tränen aus und barmendes Gejammer und sucht nach etwas ganz Bestimmten in seiner Waffenkammer. Was starrst du mich so an? Hast du denn nicht begriffen, wir werden von dem Söldnerheer des Straßenkaters Billy angegriffen? Wenn das so ist, mein Lieber, weiß ich mich gewiss zu wehren. Was dich betrifft, so kannst du dich für heute zum Teufel scheren. Er merkt es nicht. Da läuft doch wieder nur ein Film und um das Haus stehen riesige Kulissen. Mit ganz genau denselben Tricks hat's bei dem Festspiel an der Ilm ein ganzes Dorf in einen Stausee mitgerissen. Auch Jackie landete im feuchten Element. Es wird nichts helfen, wenn er Bob jetzt rät, dass der wohl besser um sein Leben rennt. Mit seinem Wäschekorb, schau, schau, läuft Oggi durch den Stacheldrahtverhau. Das heißt, er lief, denn nun zu einer Kugel eng verschmolzen, sieht man ihn mit dem Vetter durch die Gegend bolzen. Alles wird gut, ganz ruhig, du kannst mir echt vertrauen. Ich will nur kurz die Wüstenei da draußen mir anschauen. Von den öden Fensterhöhlen sprach in der Glocke Friedrich Schiller, dem Kater wie so vielen heute unbekannt, außerdem heulen will er. Thank you. lange wird er wohl noch brauchen, bis ihm dämmert? Die Kakerlaken haben ihn total belämmert. Er merkt nicht, dass er, wenn's knallt unter seinem Schritt, er lediglich auf hingeschmissene Knallkörper tritt. Hustenreiz auslösendes aus einer Flasche ist auch ein Teil der Irreführungsmasche. Luft anhalten ist in seiner Dauer zeitlich eng beschränkt. Apropos beschränkt, wenn Jackie jetzt tatsächlich denkt, ein nur gemalter Baum sei ihm nun Stab und Stütze, kriegt er, wenn er auch keine trägt, eins auf die Mütze. Ein Schützengraben, auch gemalt, versteht sich, fiel ihm auf die Birne. Das kann nicht sein, was er hier sieht. Er fasst sich an die Stirne. Friedlich pinselnd sitzt Ei-Ei Jack vor seiner Staffelei. Oggi sieht es mit Vergnügen. Können diese Augen lügen? Na und ob? Ich meine, wann hört man denn schon mal, dass ein entlassener oder pensionierter General dem Kriegsspielen abschwört und entdeckt, dass in ihm eigentlich ein ganz naiver Maler steckt? Ein Tag wie jeder andere. Stets dieselbe Chose? Das trifft nicht immer zu. Am wenigsten wohl hier verfolgt man früh um 6 schon seine Unterhose und eine Rolle Klopapier. Während der Morgenzeitung haben es die 3 gestohlen. Oggi halbnackt will es sich wiederholen. Sagen oder hören. Oggis vergoldete Trophäen aus dem Debattierverein, gestaltet von dem Künstler Max ten Meuren, sie werden wohl der Nese nächstes Opfer sein. Na bitte, was hab ich gesagt? Kein Wunder, dass das Oggi nicht behagt. Anklagend in der Hand das abgebrochene Ohr, fängt Oggi an, der Schwermut zu verfallen. Den Kakerlaken kommt das mehr als spanisch vor. Ja, ja, das ist erst mal vorbei, dass hier die Korken knallen. Wie schon so oft hat Joey dann die rettende Idee. Den Kater können sie für Jux und Schabernack vergessen. Dann spielen sie sich vielleicht auf Vetter Jack ein. Nee. Oder auf Guste. Sollen die doch ihre Tauben fressen. Auch Bob von nebenan kann man, wenn's ernst wird, in der Pfeife rauchen. Und die Blondine? Nun, die wäre zu anderem gut zu gebrauchen. Halt du dich mal zurück, mein lieber Schatz. Ich sag euch was. Wir basteln uns für Oggi einen Ersatz. Ja, da staunst du, Oggi, was? Das ist ein Ebenbild von dir, erdacht von uns zum Spaß. Bleib du auf deinem Sofa sitzen und dös weiter. Mit Oggi 2 Metallic wird es sicher auch ganz heiter. Konntest du den nicht als Vegetarier programmieren? Der wird uns jedes Hähnchen doch wegschnabulieren. So glänzend war Joeys Idee nicht, wie man sieht. Oggi Metallic klatscht wie Oggi 1. Die Meute flieht. Der Robotkater zeigt sich sehr gewitzt. Erwischt im Flug die Bande, wie schnell sie auch flitzt. Vergeblich sie sich hinters Blumentöpfchen kauert. Genau hier hatte Oggi 2 auf sie gelauert. Ach so, ihr glaubt, da oben seid ihr nun in Sicherheit. So schöne lange Beine. Ja, so rächt sich des Erfinders Eitelkeit. Oggi Metallic 2 erkennt beglückt, dass hinter dieser Tür er los wird, was ihn drückt. Und Joey, der gesehen hat, dass er auf dem Klo verschwindet, beschließt, und das nicht völlig unbegründet, Oggi Metallic 2 für immer loszuwerden, wegen der von ihm verursachten Beschwerden. Man kann durchaus verstehen, dass sich einer härmt, wird er nach einem Bad in der Kloake von Fliegen nur umschwärmt. Die Nasenklammer sinnvoll angewandt, stoppt den Geruch. Nicht jeder Einfall, den man hat, schlägt als Erfolg zu Buch. Weil Tante Hiltrud, wenn er sie zum Ausfahren abholt, meckert, wenn seine Chaise nicht ganz blank ist oder gar bekleckert, poliert der Bob den Wagen, als der plötzlich rückwärts fährt. Stark sind die Kräfte des Magnets, Joey ist dagegen schwach. Und der stiert blöde vor sich hin und hört nicht mal den Krach. Was eben noch als flotter Käfer in der Sonne stand, löst sich nun extrem formverändert von der Wand. Oggi Metallic 2 hat's unbeschadet überlebt, wogegen Joey unglücklich in seiner Nische klebt. Der Volltreffer bringt nun die Wende. Das stumpfe vor sich hinstarren hat ein Ende. Oggi erzürnt, rafft sich gewaltsam auf. Bestimmt jetzt wieder ganz der Alte den weiteren Verlauf der Dinge, die sich hier zu ändern haben. Robot Metallic denkt noch, ach, dann nichts mehr, denn er fliegt in hohem Bogen durch das Dach. Die gratulieren. Der Kandidat hat 30 Punkte. Ja, ulkt ihr nur, ihr drei. Gleich fliegt ihr hinterher. Ach ja, seufzt Oggi. Wär das Leben schön, wär es nur nicht so schwer. So haben das die in die Luft gegangene nicht empfunden. Seitdem die schwerelos die Erde und den Mond umrunden. Tierkinder heißt am Morgen Oggis liebste Sendung. Die meisten der Geschichten nehmen plötzlich eine Wendung, über die der Kater dann oft herzlich lacht, wenn beispielsweise so ein Vogeljunges seiner Mutter Ärger macht. Und was hier gerade schlüpft sind, was denn? Das sollen Geier sein? Wenn man bedenkt, wie groß die werden, sind sie ziemlich klein. Die Webervogelmutter, Aprikot gewandet, möchte so gerne, dass ihr Liebling fliegt. Der möchte es nicht so gerne, was wohl daran liegt, dass er nicht weiß, wie man das macht, dass man auch landet. Was Joey sofort dazu inspiriert, dass man das mit dem Fliegen auf der Stelle ausprobiert. Von hoher Warte aus erscheint Joey die Welt so klein. Ja, muss denn unbedingt er sich die Gräten brechen? Das kann genauso gut auch sein Freund Didi sein. Soll der das mal mit seinem Freund Marky besprechen? Thank you. ein Glück. Er sagt es. Marki, gratuliere. Moment, noch rasch die Taufe mit dem Shampoo, die vier Musketiere. Und eine Unterschrift noch. Sei so freundlich, bitte, falls es ans Erben geht. Für Anwalt Danz-Mitte. Äußerst verärgert sehen die beiden Oggi fliehen. So geht das nicht. Ein Sprung und sie verfolgen ihn. Die Kakerlaken haben Jahrmillionen überstanden, weil sie schon immer Meuterei verwerflich fanden. Man kann dem Flüchtenden die Flucht verleiten, gelingt es, ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Hier führt der Ausweg rasch als Irrweg in den Pool. Aha, Joey und Didi und der Schwimmer von der Angel sind schon da. Eine Sprungfeder bewirkt, dass etwas springt, sich wie der Marki federnd in die Höhe schwingt, nachdem er runterfällt, wieder zurückgeschleudert wird. Mit Fliegen hat das nichts zu tun. Nein, wer das glaubt, der irrt. Dass die nun pausenlos ins Wasser fliegen oder sich reinwerfen, geht unserem Angler, wie man deutlich sieht, allmählich auf die Nerven. Auch Joey und Didi sind längst total gestresst, weil Marki sich durch nichts zum Fliegen überreden lässt. Jetzt allerdings an die Rakete angeschnallt, wird er es wohl müssen, spätestens dann, wenn es knallt. Geh an ein Geschoss mit Ladehemmung nie von hinten ran. Auch einer von den dummen Sprüchen. Was nicht heißt, dass es doch passieren kann, dass du danach verschmurgelt bist mit den entsprechenden Gerüchen. Das mit der Wippe und dem Sprungbrett war ja nun ein echter Flop. Moment, das ist ja klar, die kennen wir doch. Stopp, das ist die Biene oder was, eine Hummel? Sowieso. Genau, so hat die damals auch gekichert. Horrido, die Herzen der drei Herren stehen in Flammen. Los, hinterher, einer für alle, alle Mann zusammen. Beflügeln kann die Liebe schon. Nur heißt das eben nicht, dass das viel mehr als eine Abkühlung im Pool verspricht. Du liebe Zeit, mit so viel Karpfen und Forellen kann sich der Kater glatt mit einem Verkaufsstand an die Straße stellen. Unsere Hummel denkt, von denen gucke ich mir jetzt einen aus. Drum hält sie wie aus Zufall inne und zieht sie erst mal raus. Arrivederci, lebet wohl, auf Wiedersehen. So hat es endlich doch geklappt. Mein Gott, ist Fliegen schön. Das findet nun das Webervogelküken auch. Kunststück, mit vier solch fetten Käferchen im Bauch.